Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt. Ich erinnere mich, in der DDR-Zeit war das die einzige Form, wie sich ein DDR-Bürger bemerkbar machen konnte, indem er Eingaben geschrieben hat. Und die Eingaben wurden auch beantwortet. Wer ist das Volk? Über Fremdenfeindlichkeit im Osten. Feature von Thomas Gäbert. Dresden, 6. April 2015. Rund 7000 Pegida-Anhänger hatten sich in der Innenstadt versammelt, als Reiko Beil die Rednertribüne betrat. Wir, die aus 14 Bürger bestehende Gruppierung, die sich also auch als parteilos bezeichnet, haben am 28. Januar das Angebot eines Gesprächs in der Staatskanzlei angenommen. Anfang des Jahres hatte er die Initiative Dialog 2015 gegründet. Das erklärte Ziel? Mehr direkte Demokratie, um als Bürger leichter Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen zu können. Dafür wollte Beil in den Dialog mit der Bundespolitik treten. In dem CDU-Bundestagsabgeordneten Arnold Fahrts fand er einen Ansprechpartner. Auch Pegida-Chef Lutz Bachmann hatte von der Gruppe erfahren und Beil aufgefordert, seine Initiative vor den Montagsdemonstranten zu erklären. Wir haben uns dazu entschieden, anstelle Forderungen erst einmal Fragen zu stellen, warum dürfen wir nicht mitentscheiden, warum wird nichts gegen den unkontrollierten Flüchtlingszustrom unternommen, warum halten sich die anderen EU-Länder nicht an geltende Vereinbarungen. Das sind Fragen, die wir erst einmal beantwortet haben wollen. Kurz nach Beils Auftritt distanzierte sich Bachmann von der Initiative Dialog 2015 und ließ verlauten: Diese Leute sind Trittbrettfahrer, die ihr eigenes Süppchen kochen. Beil wird künftig nicht mehr bei Pegida auftreten. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Pegida. Das steht für patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Der Kopf der Bewegung ist der 42-jährige Dresdner Lutz Bachmann. Er wurde 1973 geboren, sein Vater führte in Coswig, das längst mit Dresden zusammengewachsen ist, eine Fleischerei. Er besuchte dort die Polytechnische Oberschule Leonhard Frank und schließlich die Kinder- und Jugendsportschule Arthur Becker in Dresden. Kinder- und Jugendsportschulen in der DDR, kurz KJS genannt, das waren Spezialschulen für sportlich talentierte Kinder und Jugendliche, die es weit bringen sollten. Viele nahmen später an internationalen Meisterschaften teil. Wer an einer KJS aufgenommen werden wollte, musste einen besonderen Sichtungs- und Eignungstest absolvieren. Neben der sportlichen Eignung gehörte auch die politische Zuverlässigkeit dazu. Auch schon für Jugendliche ein entscheidendes Kriterium. Wer zum Beispiel Kontakte zu Verwandten im Westen hatte, wurde nicht an einer KJS aufgenommen. Die Welt dieser Generation, das war die DDR mit ihren geschlossenen Grenzen. Lutz Bachmann war 17 Jahre alt, als diese Grenzen fielen. Plötzlich stand die Welt offen. Wie viele Altersgenossen kam auch er mit der neuen Freiheit nicht zurecht. Sein Leben geriet aus den Fugen. Nach Abitur und Ausbildung zum Koch landete er mehrfach vor Gericht, wegen Einbruchs, Körperverletzung, Fahrens ohne Führerschein und wurde schließlich zu 3 Jahren und 8 Monaten Freiheitsentzug verurteilt. Bachmann flüchtete nach Südafrika, lebte dort 2 Jahre unter falschem Namen, wurde aber schließlich nach Deutschland abgeschoben. Von seiner Haft saß er 14 Monate ab, der Rest wurde auf Bewährung erlassen. Die folgenden Jahre blieben chaotisch. Häufige Wohnsitzwechsel, Gründung einer Foto- und PR-Agentur, dann neue Verurteilungen wegen Drogenhandels, Trunkenheit am Steuer und anderer Delikte. Während der Hochwasserflut 2013 trat Bachmann positiv in Erscheinung. Er hatte ein Fluthilfezentrum organisiert und Hilfsgüter sowie Spenden gesammelt. Dafür bekam er im Januar 2014 den Sächsischen Fluthelferorden. Und am 20. Oktober 2014 organisierte er in Dresden die erste Pegida-Demonstration. Was war passiert? Interviewanfragen dazu lehnte Bachmann zum Zeitpunkt dieser Recherchen im Sommer 2015 ab. Mit der sogenannten Lügenpresse will er nicht sprechen. Der rechtskonservativen Wochenzeitung Junge Freiheit hat er allerdings im Dezember 2014 ein Videointerview gewährt, in dem er über die Anfänge der Bewegung sprach. Damals, im Herbst 2014, hatten sich Kurden und Salafisten in Celle und Hamburg Straßenschlachten geliefert. Da sind wir hier in Dresden eine Woche nach diesen Vorfällen durch eine Demonstration aufmerksam geworden auf der Prager Straße, auf der ungefähr 2000 Menschen, würde ich jetzt sagen, demonstriert haben, und zwar für Waffenlieferungen an die PKK. Das wollen wir nicht vergessen, dass es eine verfassungsfeindliche terroristische Organisation ist, die in Deutschland verboten ist. Und dafür wurden Waffen gefordert, unter anderem von Mitgliedern der linken Partei. Und wir hatten uns zum Ziel gesetzt, über die Facebook etwas aufzuklären, und dann wurde der Ruf immer lauter: Zeig doch mal Präsenz, wir gehen einfach mal auf die Straße. Zu Bachmanns Mitstreitern der ersten Stunde gehörten unter anderem Thomas Thalacker, ein ehemaliger CDU-Stadtrat aus Meißen, und Siegfried Debritz, ebenfalls aus Meißen, ein Sicherheitsunternehmer mit Kontakten zur bundesweit agierenden Gruppe Hooligans gegen Salafisten, kurz Hogesa. Beide hatten sich schon lange vor Pegida durch ausländerfeindliche Äußerungen im Internet hervorgetan. Auch Thalacker und Debritz lehnten Interviewanfragen ab. Sie gründeten schließlich im Dezember 2014 den Verein Pegida e.V. und beantragten dessen Gemeinnützigkeit, die vom zuständigen Finanzamt Dresden-Süd vorläufig bescheinigt wurde. Bachmann wurde zum Vorsitzenden gewählt. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten außerdem Achim Exner, der frühere Sicherheitschef des Fußballvereins Dynamo Dresden, und Katrin Oertel, wie er aus Coswig, die einzige Frau im zwölfköpfigen Gründungsteam. Ich begrüße besonders die Vertreter der Presse und auch sämtliche Gegendemonstranten. Denn auch für diese, und das vergessen viele dieser Journalisten und Gegner unserer Bewegung nur zu gern, ja, auch für diese Mitmenschen sind wir heute hier zusammen wieder auf der Straße. An die erste Begegnung mit Pegida erinnere ich mich sehr genau, da ich doch massivst aufgeregt gewesen bin. Das war doch medial schon von gewissen rechten Einflüssen die Rede gewesen. Auf der anderen Seite, dass man natürlich nicht jeden Tag irgendwo in eine, zu einer Demonstration geht. Reiko Beil ist gebürtiger Dresdner, 45 Jahre alt, geschieden, Vater von drei Kindern und als kaufmännischer Angestellter in einer Leasingfirma tätig. Ja, ich bin dann klassisch spazieren gegangen. Dann kam tatsächlich noch ein Trotzgrund. Das ist diese Schelte auch an die Medien, die ich heute vielleicht auch ein bisschen differenzierter sehe als damalig. Ich war tatsächlich auch einer, der ganz lautstark im November dann Lügenpresse mitgerufen hat. Es steht für mich also ganz klar immer noch im Raum die Äußerung von Herrn Maas. Unser Innenminister, unser Sächsischer, der hatte uns ja de facto hingestellt wie der Abschaum, ne? Also als eine Schande für Deutschland. Dann also letztendlich als Bürger der Bundesrepublik Deutschland zu beschimpfen, das gehört sich einfach nie. Also das muss man auch sagen. Aber Quintessenz ist, das hat natürlich alles die Sache aufgepauscht. Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse! Wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk! Während bei der ersten Demonstration noch etwa 350 Teilnehmer gezählt wurden, waren es bereits drei Wochen später 1000. Von Montag zu Montag wurden es mehr. Im Januar 2015 waren es 25.000, die durch Dresdens Innenstadt zogen. Laut Grundgesetz geht die Macht vom Volke aus, und genau dieses Volk sind nämlich wir. Das will ich nicht sehen. Ich hoffe, dass in ein paar Jahrzehnten noch ein paar Grundpfeiler der deutschen Kultur in Deutschland existieren. Dass ich gegen die Ausländer bin und die kriegen einen Haufen Geld. Dafür kämpfe ich mit. Wenn man 50 Pegida-Menschen fragt, kriegt man 50 verschiedene Antworten, warum sie dort sind. Sie haben Schilder gesehen, auf denen stand, GEZ-Gebühr abschaffen. Es gab Schilder, da stand drauf, stopp die NATO-Kriege. Es gab die Lügenpresserufer, es gab die Wir-sind-das-Volk-Rufer. Es gab die Rassisten, die dort standen und gegen die Ausländerflut gewettert haben, und zwar auf eine durchaus unsachliche und diskriminierende und absolut rassistische Art und Weise. Die haben sich dort alle versammelt. Und deswegen war es auch so schwierig, glaube ich, für die Medien oder überhaupt für uns alle, dieser Bewegung Herr zu werden, weil man sie thematisch nicht greifen konnte. Robert Kohl ist Chefdramaturg am Staatsschauspiel Dresden. Der geborene Kölner lebt und arbeitet seit 2009 in Dresden und hat Pegida kritisch begleitet. Wir haben eine Mitarbeiterversammlung gemacht, bei der über 100 Menschen in einem Kreis saßen und diskutiert haben darüber, wie verhält sich dieses Haus zu Pegida, ist Pegida wirklich so schlimm. Da wurde auf dem Arbeitsplatz richtig diskutiert. Man hat natürlich mit Leuten auch weiter zusammengearbeitet, mit denen man wusste, die stehen eigentlich der anderen Seite näher. Da hat man den Kontakt nicht abgebrochen, man hat weiterhin zusammengearbeitet, aber natürlich liegt sowas wie so eine Käseglocke über einem Betriebsklima. Schaut euch diese pöbelnden und pestenden Apparatschiks in unseren Parlamenten an. Jede ausgeprägte Haltung wird durch Kriecherei und Abhängigkeiten so lange rundgeschliffen, bis ein stromlinienförmiger Parteisoldat herauskommt. Besonders irritierend war, die Pegida-Organisatoren lehnten zunächst jegliche Gespräche mit Medienvertretern ab, obwohl Lutz Bachmann nach wie vor eine PR-Agentur betrieb. Erst am 18. Januar 2015 trat Katrin Oertel als Pressesprecherin von Pegida in der ARD-Talkshow Günter Jauch auf und durchbrach damit deren Schweigen. Wie kam es zu diesem Sinneswandel, Frau Oertel? Ich bin heute eigentlich in allererster Linie für die Menschen hier, die mit uns jeden Montag friedlich und gewaltfrei auf die Straße gehen. Und ich finde, dass diese Menschen einfach mal verdient haben, objektiv wahrgenommen zu werden. Aber das hätten Sie ja die letzten Monate auch schon machen können. Ja, das hätten wir sicherlich die letzten Monate auch schon machen können. Aber wir haben einfach versucht, durch unsere Demonstrationen auch das nach außen zu tragen, was wir denken, was wir fühlen. Aber es ist halt leider Gottes immer wieder falsch bei Politik und Medien angekommen. Das war von Anfang an das Bekenntnis der Pegida, dass wir nun aber 1.000, 2.000 oder noch mehr Polizisten auf der Straße brauchen, liegt einzig und allein an der linken Gewalt. Ja. Ab Mitte Januar schienen sich schließlich die Ereignisse zu überschlagen. Am 19. Januar 2015 wurde die Pegida-Kundgebung aus Sicherheitsgründen abgesagt, da eine Morddrohung gegen ein Mitglied der Veranstalter eingegangen war. Wenige Tage später erschienen Fotos im Netz, auf denen Lutz Bachmann als Adolf Hitler posierte. Er verließ am 21. Januar den Pegida-Vorstand. Da er aber weiterhin im Verein und im Organisationsteam blieb, traten am 25. und 27. Januar Katrin Oertel und 5 weitere Mitglieder des Vereinsvorstandes zurück. Plötzlich schien die Bewegung am Ende zu sein. Wir suchten auch mit Katrin Oertel das Gespräch. Sie ist 6 Jahre jünger als Lutz Bachmann, stammt wie er aus Coswig und kennt ihn, wie sie sagt, noch aus der Schulzeit. Nach etlichen E-Mails und Telefonaten stimmte sie schließlich einem Vorgespräch zu. Sie wirkte offen und gesprächsbereit, schien uns aber nicht zu trauen. Sie hatte einen Begleiter mitgebracht und wir sprachen gute 2 Stunden miteinander. Prinzipiell wäre sie schon zu einem Interview bereit, sagte sie. Dennoch hege sie den Verdacht, dass ihre Aussagen verfälscht werden könnten. Das Angebot, die tatsächlich in der Sendung verwendeten Interviewteile noch einmal zusätzlich von ihr autorisieren zu lassen, reichte ihr nicht. Sie stellte immer neue Bedingungen, die wir nicht erfüllen konnten. Das Interview kam schließlich nicht zustande. Herzlich willkommen zu unserem 14. Treffen gegen Glaubenskriege, religiösen Fanatismus und für die Meinungsfreiheit. Mit der Wiederaufnahme der Pegida-Demonstrationen am 9. Februar 2015 kehrte Lutz Bachmann überraschend zurück. Vor rund 2.000 Anhängern, die sich auf dem Neumarkt vor der Dresdner Frauenkirche versammelt hatten, sagte er: Das ist ein 3 Jahre altes Foto mit einem Bärtchen. Das war einer der Gründe, weswegen ich zurücktreten musste. Zum Zweiten sind Screenshots aufgetaucht, die zum Teil bearbeitet und gekürzt waren, in denen ich einfach ein paar Worte benutzt habe, wie jeder von uns. jeder, bin ich mir sicher, schon mal am Stammtisch benutzt hat. Ansonsten bedanke ich mich jetzt schon bei euch fürs zahlreiche Erscheinen. Danke für euer Vertrauen und wir werden weitermachen. Es gibt keine. Spätestens jetzt stellte sich die Frage, wie beschädigt das Vertrauen in die gesellschaftlichen Institutionen sein musste, dass es ausgerechnet einem Mann wie Lutz Bachmann immer wieder gelang, so viele Bürger zu mobilisieren. Und warum ging die Pegida-Bewegung ausgerechnet von Dresden aus, ehe sie Nachahmer überall in Deutschland fand, die allerdings im Westen weit weniger erfolgreich waren? Es wurde nach Erklärungen gesucht. Ich bin zuerst erschrocken. Ich bin erschrocken über die Fremdenfeindlichkeit, die von Anfang an dort auch zum Ausdruck gekommen war. Manfred Oswald wohnt in Tharandt, nur 13 Kilometer von Dresden entfernt. Mitte der 90er Jahre zog er aus den alten Bundesländern hierher. Ich denke, das Unbekannte, das Fremde ist das, was ein erster Auslöser tatsächlich ist, dass sich die Leute hier geängstigt fühlen. Ich denke, es hat möglicherweise auch einen Hintergrund tatsächlich aus der Geschichte von 40 Jahren DDR. Bereits 1999 hatte der Berliner Historiker Jan Beritz eine These aufgestellt, die auf sehr viel Widerspruch stieß, aber jetzt wieder aktuell wurde. Die These war dann eben letztendlich, dass eben die DDR so eine relativ geschlossene Gesellschaft war, in der es im Alltag einerseits wenig Umgang mit Fremden gab, in der gewisserweise das Fremde auch tabuisiert wurde oder häufig negativ besetzt war. Das Fremde konnte der Westen sein, der Klassenfeind. Behrens untersuchte anhand von konkreten Beispielen, wie die DDR-Gesellschaft mit ihren Migranten umging. Das waren eben die sowjetischen Soldaten einerseits, das waren politische Immigranten andererseits aus Ländern wie Chile oder Griechenland, Bürgerkriegsländern im Kalten Krieg. Das waren die ausländischen Studierenden, die in die DDR gekommen sind. Dazu gehörten aber auch die ausländischen Vertragsarbeiter. Spätestens seit den 70er Jahren stellten sie die größte Gruppe der Ausländer in der DDR. Bis zum Bau der Mauer 1961 waren 3,4 Millionen Menschen in den Westen geflohen. Die Folge war ein permanenter Arbeitskräftemangel. Jetzt sollten ausländische Arbeitskräfte ins Land geholt werden, um dieses Problem zu lösen. Ihr zeitlich befristeter Aufenthalt, meistens 2 bis 5 Jahre, wurde von entsprechenden Abkommen mit den anderen sozialistischen Staaten und im Rahmen der sozialistischen Bruderhilfe geregelt. Unter dem Motto der proletarischen Internationalität propagierten die Genossen in Ost-Berlin jedoch eine Gleichheit, die nichts mit der Realität zu tun hatte. Ausländische Arbeitskräfte wurden nicht gleichberechtigt behandelt. Eine dauerhafte Übersiedlung in die DDR war zum Beispiel nicht erwünscht und blieb sogar vertraglich ausgeschlossen. Auch ausländische Auszubildende wurden auf diesem Wege angeworben. Sie sollten einen Facharbeiterabschluss erlangen und gleichzeitig die DDR-Wirtschaft unterstützen. Auch sie mussten nach dem Ende der Ausbildungszeit wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Huong Trute war 18 Jahre alt, als sie 1976 aus Vietnam in die DDR kam, um als Facharbeiterin für Zerspanungstechnik ausgebildet zu werden. Nach ihrer Ankunft verbrachten Huong und ihre Landsleute zunächst ein halbes Jahr in Neubrandenburg, um die deutsche Sprache zu lernen. Also wir waren damals, ich glaube, fast 40 Lernenden in diesem Zentrum. Huong erinnert sich, dass sie von Lehrern und Erziehern herzlich aufgenommen wurden. Dennoch hatte sie das Gefühl, von der übrigen Bevölkerung gemieden zu werden. Ja, wir waren sehr jung. Wir wussten natürlich nicht von diesen politischen Begebenheiten. Möglicherweise wurde so gesteuert, dass nur die Lehrer und die Erzieher uns einladen durften nach Hause, nicht die Bevölkerung. Und wir waren in einem Lehrlingswohnheim untergebracht, was aus 2 Etagen bestand. Die obere Etage waren wir, also die Lehrlinge aus der DDR eben da, und unter uns waren Vertragsarbeiter aus Laos untergebracht. Frank Bauer war Anfang der 80er Jahre Druckerlehrling im thüringischen Pößneck. Und im Laufe des Lehrjahres kam unser Betreuer auf uns zu und sprach uns an, dass wir uns nicht mal mit denen zusammensetzen wollten, der Freundschaft wegen und ob man da nicht mal so einen gemütlichen Abend machen wollte. Ne? Man merkte schon, dass da irgendwie eine ganz komische Stimmung dann war. Wir saßen ja getrennt voneinander, jede Gruppe für sich dann eben. Ne? Und es kam also kein Kontakt, kein Wort irgendwie auch raus. Der Abend war dann nach knapp einer halben Stunde gegessen. Das hatte also nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu tun gehabt. Also es war eben irgendwo auf einer Basis, die einfach nicht funktionierte. Ne? Nach einem halben Jahr Sprachausbildung musste Huang Trute zur Berufsausbildung nach Zittau wechseln. In Zittau war es ähnlich. Und wir hatten auch Ausflüge gehabt, aber immer nur mit den Lehrmeistern und Lehrmeisterinnen, ja, und Erziehern. Also wir hatten keine Privatkontakte gehabt. Nach 3 Jahren Berufsausbildung erfuhr Huang, dass sie sich durch ihre vorbildlichen Leistungen für höhere Aufgaben qualifiziert habe. Damit würde auch ihre Aufenthaltserlaubnis für die DDR verlängert werden. Anschließend habe ich noch ein Pädagogikstudium absolviert, welches mich befähigt, als Ingenieurpädagogin zu arbeiten für die berufspraktischen Ausbildung in Vietnam natürlich. 1981 konnte sie ihr Studium mit gut abschließen. Damit war klar, dass sie spätestens jetzt wieder nach Vietnam zurückkehren musste. Ja, es gab für uns keine Möglichkeit, hier zurückzubleiben, es sei denn, man heiratet irgendjemanden. Aber für mich war damals klar, ich möchte nach dem Studium zurück. Ich möchte gerne meinem Land beim Aufbau helfen. Das war für mich ganz klar. Aber ich muss dazu sagen, man hatte damals dermaßen Angst gehabt, dass wir möglicherweise zurückbleiben. Deswegen haben sie uns unser Zeugnis erst nachdem wir Check-in gemacht haben, über die Schalter übergeben. Ja, also war eine Person von unserem Institut mit einem Stapel Zeugnisse. Und erst als wir das Ticket in der Hand hatten und hinter dieser Sperrschranke standen, haben sie Blumen und Zeugnis über den Zaun gereicht. Ja, das war nicht sehr würdig, ehrlich gesagt. Ja. Wieder zu Hause in Vietnam merkte Huang, dass der 5-jährige Auslandsaufenthalt sie verändert hatte. Als Huang schließlich 1987 das Angebot bekam, in die DDR zurückzukehren, sagte sie sofort zu. Sie sollte für die dort lebenden vietnamesischen Vertragsarbeiter als Dolmetscherin tätig werden. Ja, ich habe dann für VEB Kleiderwerk in Wernigerode gearbeitet. In den 60er und 70er Jahren lebten und arbeiteten etwa 20.000 Vertragsarbeiter in der DDR. Als Huang Trute in der zweiten Hälfte der 80er Jahre in die DDR zurückkehrte, war die Anzahl der ausländischen Arbeitskräfte bereits auf über 90.000 gestiegen. Weit über die Hälfte dieser Vertragsarbeiter kamen aus Vietnam. Und ich wirkte dann in der Gruppenleitung als Dolmetscherin. Wir wurden in Vertragsarbeiterwohnheim untergebracht, natürlich mit Pförtner. Und Kontakt haben wir mit der Bevölkerung gar nicht. Oftmals wurden die ausländischen Vertragsarbeiter nur dort eingesetzt, wo die DDR-Bürger selbst nicht mehr arbeiten wollten. Zum Beispiel im VEB Leipziger Baumwollspinnerei. Aufgrund seiner überalterten Technik ein unattraktiver Arbeitsplatz. Etwa 25% der Belegschaft waren ausländische Vertragsarbeiter. Hilde Kirchner war dort Produktionsleiterin. Sie schilderte die Situation in einem 1996 für eine wissenschaftliche Untersuchung geführten Interview. Die ersten ausländischen Arbeitskräfte waren Mosambikaner. Und dann kamen Angolaner und zuletzt Vietnamesen. Wir haben ja richtig Berufsausbildung gemacht. Die haben bei uns ja einen Facharbeiterbrief abgeschlossen. Alle. Das heißt, bis auf die, die zwischendurch nach Hause geschickt wurden. Es war ja auch nicht ganz einfach. Waren junge Menschen von zu Hause weg, aus dem Busch zum Teil. Gerade bei den Mosambikanern am Anfang. Und da hat ein Teil der jungen Männer, ist eben auch mal ausgeflippt. Die haben eben mit Sachen rumgeschmissen und sind auch den Frauen manchmal ein bisschen nahe gekommen. Und einige mussten wir auch nach Hause schicken. Wo eben dann auch mit der Dolmetscherbeeinflussung nichts half. Wenn Vertragsarbeiter gegen Anweisungen protestierten, die sie als diskriminierend empfanden, drohten ihnen Vorgesetzte sofort mit Polizei und Ausweisung, wegen Verstoßes gegen die sozialistische Arbeitsdisziplin. Ein Vertragsarbeiter aus einem Betrieb in Hoyerswerda beschrieb es so: Der Meister hatte einen Mosambikaner geschlagen. Dieser hatte sich außerhalb des Betriebes revanchiert und sollte nun in die Heimat geschickt werden. Als aber der mosambikanische Gruppenleiter verlangte, den rassistischen Hintergrund des Streits zu den Akten zu nehmen, wurde der betroffene Vertragsarbeiter versetzt. Bericht des Ministeriums für Staatssicherheit, Außenstelle Karl-Marx-Stadt. Analyse über den Stand und Ereignisse der politisch-operativen Sicherung sich ständig und zeitweilig in der DDR aufhaltender Ausländer vom 27.09.1982. In der letzten Zeit gibt es verstärkt negative Diskussionen durch die DDR-Bevölkerung hinsichtlich des Aufenthalts von Ausländern. Dies liegt darin begründet, dass die im Bezirk aufhältigen Ausländer zum Teil durch ungenügende Einstellung zur Arbeit, Disziplinverstöße, kriminelle Handlungen, ruhestörenden Lärm in den Wohngebieten diese Reaktionen herausfordern. Berichte wie diese belegen, die Stimmung in der DDR-Bevölkerung wurde zu Beginn der 80er Jahre zunehmend ausländerfeindlich. Also es gab zum Beispiel, wenn man in die Akten schaut, immer wieder das Gerücht, dass die Vietnamesen in Westmark bezahlt werden und dass es deswegen denen so gut ginge. Das war selbstverständlich Unfug und stimmte nicht. Wir bekommen Lohn wie DDR-Werktätigen. Ja, mit DDR-Mark können wir in Vietnam nichts anfangen. Also versucht man natürlich, die Waren zu kaufen, die auch dort Wert haben. Ist alles ganz menschlich. Und das führt zu Folgen, dass alle dieselben Sachen kaufen. Und das führt zur Folge, dass wir als Hamsterleute angesehen werden in der Bevölkerung. Um die Familien zu Hause zu unterstützen, war jeder zusätzliche Nebenverdienst willkommen. Viele vietnamesische Vertragsarbeiter spezialisierten sich deshalb auf eine weitere Marktlücke sozialistischer Mangelwirtschaft. Sie begannen nach Feierabend westlich aussehende Jeans für ihre deutschen Kollegen herzustellen. Die Stasi beobachtete dies mit Argwohn. Bericht des Ministeriums für Staatssicherheit, Hauptabteilung 18, Juli 1987. Die schon seit dem Einsatzbeginn von vietnamesischen Werktätigen in der DDR bekannte Herstellung von Jeans ist weiterhin festzustellen. Dadurch werden schnell hohe Nebenverdienste hergestellt. Die Auswirkungen sind ungenügende oder fehlende Arbeitseinstellungen, Fehlschichten, Häufung von Krankschreibungen, mangelnde Bereitschaft zur Qualifizierung, Zurückhaltung in gesellschaftlicher Arbeit, Identifizierung mit westlichen Anschauungen. Der auf diese Weise erworbene Nebenverdienst wurde zumeist verwendet, um Fahrräder, Mopeds, Nähmaschinen oder Heimelektronik zu kaufen. Schnell machten Schlagworte wie Schmuggel und Warenabkauf durch Ausländer die Runde. Also ich vergesse mein Leben nicht die Blicke, die die Verkäuferinnen damals in den Geschäften uns angesehen haben. Vergesse ich nicht. Ich schäme mich immer dafür, wenn ich da reinkomme. Aber eigentlich habe ich gar keine Schuld. Ja, und das versteht aber die Bevölkerung nicht. Ja, und dadurch schüren sie diesen Hass, die die Bevölkerung gegen uns haben. Das hat mich damals immer wütend gemacht. Aber es verdeutlicht so, dass man eigentlich wenig voneinander wusste und dass sozusagen dann dieses Klima entstand, in dem diese Gerüchte, denen geht es irgendwie besser als uns, die sind irgendwie privilegiert und so weiter, auf diesem Nährboden des Unwissens eigentlich, würde ich sagen, gedeihen konnten. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Der Psychoanalytiker Hans-Joachim Maas, bekannt geworden durch sein 1990 erschienenes Buch »Der Gefühlsstau«, beschäftigt sich bis heute mit den inneren Folgen von DDR-Vergangenheit und Wiedervereinigung. Eine Fremdenfeindlichkeit bleibt natürlich noch als Problem, wenn man wenig Gelegenheit hat, sich mit anderem, mit einem Fremden auseinanderzusetzen. Also man muss die Begegnung haben, man muss verstehen können, was da anders ist und was es mit mir macht und wie ich damit umgehe. Und da gibt es reale Unterschiede zwischen dem Leben in Westdeutschland und in Ostdeutschland. Mit der Wende 1989 fühlten sich plötzlich viele Ostdeutsche selbst wie Fremde im eigenen Land. Reiko Ball zum Beispiel verlor Anfang der 90er Jahre seine Arbeit. Reihenweise wurden Betriebe stillgelegt und abgewickelt. Massenarbeitslosigkeit bestimmte das Leben in den neuen Bundesländern. Beil musste Dresden verlassen, um im Westen eine neue Beschäftigung zu finden. Ich war in Düsseldorf, in Münster und habe also einen gewissen, man will es mal nennen, Kulturschock mitgenommen, weil wir das nicht kannten. Ne? Da war ein buntes Gemisch, da waren Verschleierte, da war der Penner in der Einkaufspassage, Köln, die Rheingebiete oder Düsseldorf oder Bochum, Unterschiede wie Tag und Nacht. So, du musst dich vorstellen, wir sind aber hier wieder zurück, alles schick, alles fein. Jetzt geht auf einmal das Thema Flüchtling. Helfen? Immer. Aber sofort die Angst, jetzt wird das auch wie in Köln, Bochum, Bottrop, Hamburg, Kreuzberg, was weiß ich nie. Die Angst, dass das Schöne, dass man es abgeben muss, aber nie der Fremden hast, sondern einfach jetzt kommt das unkontrolliert zu einem Chaos, bedingt durch den Aspekt, man wird vor veränderte Tatsachen gesetzt. Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse! Dresden, 16. Mai 2015. Ortstermin Prager Straße. Daud Atta, Hamad und andere Mitglieder der Ahmadin-Gemeinde, einer islamischen Glaubensgemeinschaft von weltweit mehr als 10 Millionen Anhängern, haben hier einen Stand errichtet. Wie jeden Samstag, so wollen sie auch heute wieder mit den Dresdnern ins Gespräch kommen. Es ist kein per se Hass im Bauch da gegen den Islam. Diese Erfahrung machen wir hier auch gerade. Also die größten Vorbehalte, die kommen, sind, dass der Islam keine Religionsfreiheit gebiete, dass er zu Mord und Totschlag aufrufe und dass er eben für Unfrieden sorge. Und dabei geht dann völlig unter, dass sie mehrheitlich erstmal friedlich lebt und dass es Muslime gibt, die sich sehr dafür engagieren, auch in Deutschland eine nicht nur eine friedfertige Form des Islam zu leben, zu praktizieren, sondern auch eine komplette Loyalität leben. Ja. Wir kommen wieder. Ende April 2015, gut 2,5 Monate nach ihrem Rücktritt, erklärte Katrin Oertel auf ihrer Facebook-Seite: Ich fühle mich ein Stück weit mitverantwortlich für die ganze Hetzkampagne, die hier losgetreten worden ist. Ich entschuldige mich bei allen Muslimen, die hier in unserem Land friedlich leben, integriert und die unsere Gesetze und unsere Kultur achten. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich bei allen Migranten und vor allem bei den Muslimen unter ihnen entschuldigen. Mein Name ist Frank Richter, ich bin jetzt 55 Jahre alt. 1989 habe ich damals noch als katholischer Geistlicher hier in Dresden gelebt und gearbeitet. Habe am 8. Oktober 1989 aus einer Demonstration heraus die Gruppe der 20 gegründet. Frank Richter gehörte zu den Demonstranten, die von der Volkspolizei eingekesselt wurden. Gemeinsam mit Kaplan Andreas Leuchner gelang es ihm, Verhandlungen mit den Polizisten aufzunehmen. Daraus entstand die Gruppe der 20, die als erste oppositionelle Bürgervereinigung zum Gesprächspartner der Staatsmacht in Dresden wurden. Das hat mich sehr geprägt, weil damals halt das Ganze auf der Kippe stand und wir uns fragten, wie kann es denn gelingen, die blinde, vom Staat ausgehende Gewalt zu beenden und die noch unstrukturierte politische Meinungs- und Willensbildung in der Bevölkerung zu strukturieren. Und das Gespräch, das am 8. Oktober abends hier in Dresden gelang, war ja der Beginn, jedenfalls der Beginn für Dresden, der Beginn eines politischen Dialogs, der ja dann schließlich zur Demokratisierung des Landes führte. Das hat mich geprägt und lässt mich nicht los. Und das eine oder andere, was ich heute tue, mag auch mit der Erfahrung von damals zusammenhängen. Seit 2009 ist Frank Richter Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung in Dresden. In dieser Funktion begann er Anfang Dezember 2014, die ersten Dialogforen zu organisieren, bei denen Pegida-Anhänger und Gegner sowie Politiker miteinander ins Gespräch kommen sollten. Ja, es kam, die gesamte Querschnitt der Bevölkerung war zu erkennen. Nicht? Die Verantwortlichen von Pegida, sie waren von mir angeschrieben worden, sie kamen aber schlussendlich nicht. was ich schon vermutet hatte. Es hatte einfach den Sinn, dass diejenigen, die bei Pegida auf der Straße mitgehen, eine Möglichkeit bekommen, gehört zu werden. Dabei war auch die Dresdner Pfarrerin Margret Klatte. Und es waren neben Pegida-Leuten auch ganz viele Politiker, Medienvertreter und andere in Verantwortung stehende Leute mit dabei. Und es war ganz erstaunlich, mit wie viel großer Disziplin und Klarheit die Leute ihre Anliegen formuliert haben. Die wichtigsten und auch die ersten Themen waren, ich versuche jetzt vollständig zu sein und zu zitieren: Die Politik regiert von oben herab. Wir als Bürger werden von der Politik nicht mehr ernst genommen. Politiker und auch Verwaltungen beziehen uns in ihre Entscheidungen nicht ein. Wir haben im Prinzip nichts gegen Ausländer, wir haben im Prinzip nichts gegen Asylbewerber, aber wir wollen einbezogen werden in die Fragen nach der Unterbringung von Asylbewerbern. Die Politik regiert in diesem Land nicht mehr, sondern es regiert die Ökonomie. Die Staaten machen sich eigene Regeln und halten sich dann nicht daran. Beispiel Maastricht-Kriterien. Sparen als gute alte deutsche Tugend ist völlig entwertet, aufgrund der aktuellen Finanzpolitik. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Waffenlieferungen, Kriegen und Flüchtlingsströmen. Europa und Deutschland löffelt die Suppe für das aus, was die Amerikaner angerichtet haben. Ja, ich glaube, das waren so die wesentlichen Dinge. Und daran wurde schon erkennbar, erstens, dass da tatsächlich sehr viele Menschen unterwegs sind, die sich politisch Gedanken machen. Dass auch viele Menschen unterwegs sind, die vielleicht die Einzelheiten nicht kennen. Dass Menschen unterwegs sind, die eine Vorstellung von Demokratie haben, wenngleich sie oft keine klare Vorstellung von der repräsentativen Demokratie haben, aber immerhin von Demokratie. Der Ruf "Hier sind das Volk" knüpfte ja an das, was 1989 gerufen worden war. Bitte lasst uns gemeinsam hier vom Pegida-Mutterschiff in Dresden einige unserer internationalen Pegida-Freunde grüßen. First, we like to send greetings to some of our friends in English-speaking countries. Hello to Pegida United Kingdom. We are the people. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Mit den Dialogforen handelte sich Frank Richter Kritik ein. Mehrere Politiker warfen ihm zu viel Nachsicht gegenüber den Pegida-Anhängern vor. Es sei ein falsches Zeichen, überhaupt Gespräche mit ihnen zu führen. Doch mittlerweile haben sich die Wogen geglättet. Ich sehe in Sachsen sehr viele wunderbare Beispiele dafür, dass Politiker auf kommunaler Ebene, auf Landkreisebene, auch auf Landesebene sich dem Dialog stellen, offensiv auf die Menschen und auf die Probleme reagieren. Und überall dort, wo das geschieht, entwickeln sich auch konstruktive Lösungen. Ich nenne Ihnen gern ein positives Beispiel. Die kleine Stadt Neukirch in der Lausitz. Neukirch liegt 30 Kilometer östlich von Dresden. Etwa 5000 Einwohner leben hier. Gottfried Krause ist der amtierende CDU-Bürgermeister. Im Dezember 2013, so erinnert er sich, wurde er zum ersten Mal mit der Frage konfrontiert: An welchen Standorten Asylbewerber untergebracht werden können. Es wurden viele Kommunen angefragt, teilweise als Rundbrief, teilweise objektspezifisch. Und diese Einzeluntersuchungen nahmen ihren Lauf. Und für uns wurde das interessant, dass eben ein Objekt in Neukirch, ein leerstehendes Hotel, zur Versteigerung stand beim Amtsgericht in Bautzen. Für Gottfried Krause war klar, diese Entscheidung kann nicht ohne die Bürger getroffen werden. Und der Bürgermeister von Neukirch, Herr Krause, hat die Landeszentrale für politische Bildung, respektive meine Person, vor ungefähr einem halben Jahr eingeladen und gebeten, nach Neukirch zu kommen, um Bürgerversammlungen zu moderieren. Und dort in Neukirch habe ich am Anfang eigentlich alles erlebt. Ich habe erlebt, dass Menschen sich einander öffentlich anbrüllen und sich nicht ausreden lassen und auch öffentlich hetzen gegen Asylbewerber und Fremde. Und ich habe gleichermaßen erlebt, dass ein Gemeinderat, nämlich der von Neukirch, sich einer öffentlichen Gemeinderatssitzung stellt in Anwesenheit von über 200 Leuten und öffentlich darüber diskutiert, wie die Stadt damit umgeht, Fremde aufzunehmen. Es waren wenige da, die entweder geschwiegen haben oder sogar gesagt haben, wir können uns das vorstellen. Diese Meinung war dort kaum wahrzunehmen. sondern eher eine Abwehrhaltung, die gesagt hat, das kann nicht sein. Das bedrängt uns zu sehr. Wir haben zu viele Fragen. Eine Offenheit, die davon ausging, wie die Situation ist, habe ich an diesem Abend kaum gespürt. Aber es war ein Zeichen dafür, dass auch bei uns, ein Stück weit östlich von Dresden, die Meinung da ist, hier passiert was, ohne dass wir gefragt werden. Und das schien mir das Problem zu sein. Bonjour la Pegida France, nous sommes le peuple. Wir sind das Volk. Schnell wurde klar, die ursprüngliche Absicht, die Asylbewerber in dem leerstehenden Hotel unterzubringen, ließ sich nicht gegen den Widerstand der Einwohner umsetzen. Ein Ersatzobjekt musste gefunden werden. Dabei war wichtig, dann zu erfahren, mit welcher Zahl haben wir zu rechnen und wer wird das sein. Das stand lange Zeit nicht fest. Und das ist ja bei einer Größenordnung von 50 noch überschaubarer als beispielsweise bei 200 oder mehr. Insofern war es wichtig, in regelmäßigen Abständen sich wieder zu verabreden und diese Fragen zu beantworten und darzustellen. Wir haben, glaube ich, in Neukirch 5 oder 6 Veranstaltungen mittlerweile organisiert und auch moderiert und haben feststellen können, dass sich eine negativ und problembeladene Stimmung in einem solchen Ort umwandeln kann in eine konstruktive Stimmung, in ein offenes und faires Miteinander. Also es war dann so weit gekommen, dass am 11. Mai die ersten Asylbewerber nach Neukirch gekommen sind. Die Probleme sind nicht gelöst, aber die Stadtgesellschaft im Ganzen hat sich auf den Weg gemacht und ist jetzt zu einem guten Miteinander gekommen. Es war eine Offenheit da und es entstand nicht der Eindruck, dass man ohne Einbezug der Bürger einfach Entscheidungen durchgesetzt hat. Diese Zeit haben wir uns genommen. Hola, Pegida España, somos el pueblo. Wir sind das Volk. Nur etwa 20 Kilometer von Dresden entfernt liegt Grillenburg. Der kleine Ort gehört zu Tarant. Hier leben nur etwa 100 Einwohner, völlig abgelegen, mitten im Taranter Wald. Dass hier eine Erstaufnahmestelle für 80 Asylbewerber entstehen sollte, erfuhren die Einwohner erst über Umwege. Manfred Oswald ist SPD-Stadtrat in Tarant. In dieser sächsischen Liegenschaft, ehemalige Forstschule, da hatten die Leute bemerkt, dass auf einmal da ein paar Leute zugange sind, obwohl die seit einiger Zeit leer gestanden war. Man fragte nach, ob denn nun da der sächsische Staat wieder was macht, wie es denn da vorangeht. Und da wurde vollständig blockiert, wurde verneint. Und dann tatsächlich hieß es auf einmal, ja, da kommen nächste Woche 80 Menschen zur Erstaufnahme. Die Menschen wurden nicht ernst genommen, sie wurden nicht informiert und sie wurden sogar belogen. Und so schafft man keine Willkommenskultur. Kommt daher die Wut der Pegida-Anhänger? Der Psychoanalytiker Hans-Joachim Maas und die Dresdner Pfarrerin Margret Klatte sehen noch andere Ursachen für den Erfolg der Bewegung. Der Protest ist im Osten entstanden, also es hat auch etwas mit den problematischen Folgen der Vereinigungspolitik zu tun, die jetzt erst nach 25 Jahren, denke ich, hochkochen. Und es hat was mit Systemkritik, also letztlich mit Demokratiekritik, Kapitalismuskritik zu tun. Denn eine Forderung hat sich ja immer deutlicher noch herausgebildet, nämlich die nach mehr Basisdemokratie. Viele von denen, mit denen ich im Gespräch war, von den Pegida-Mitgliedern, haben mir erzählt, dass sie schon längere Zeit viele Eingaben an Politiker und an Medien gemacht haben, wo sie versucht haben, ihr Anliegen anzubringen. Und sie haben nicht eine einzige Antwort auf ihre Briefe bekommen. Und das hat die Menschen hier verärgert. Genau, wir sind das Volk. Wir wollen antworten und danach vor allen Dingen mitentscheiden, liebe Bürger. Ich danke euch und hoffe, dass unser Weg nach Berlin geebnet wird. In diesem Sinne, guten Abend. 26. März 2015. Raigo Beil und 2 weitere Mitglieder seiner Bürgerinitiative Dialog 2015 sind auf dem Weg nach Berlin. Ihr Vorhaben, die Bundespolitik mit 12 Fragen aus der Bevölkerung zu konfrontieren, sorgt für Aufregung. Politiker aller Parteien protestieren gegen das beabsichtigte Gespräch in der Staatskanzlei. Selbst Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen lässt sich dazu hinreißen, die Gruppe als Rassisten zu beschimpfen. Doch wie kam es überhaupt zu diesem Vorhaben? Es waren nicht nur die Rücktritte verschiedener Pegida-Vorstandsmitglieder im Januar 2015. Schon länger war Reiko Ball zu der Ansicht gelangt, dass die Bewegung seiner Meinung nach in eine Sackgasse geraten war. Ich habe immer eine gewisse Angst mit mir rumgetragen, dass also der Passus, der hier an politischen Entscheidungen getroffen wird, auch dem geschuldet, dass es teilweise nicht mehr erklärt worden ist, letztendlich irgendwo früher oder später gegen die Wand läuft und wir hier nicht nur in Deutschland, sondern in Europa irgendwann ein Fiasko haben. Ciao Pegida Italia! Noi siamo il popolo! Wir sind das Volk! Am 25. Januar, anlässlich eines Dialogforums der sächsischen Staatsregierung, fanden sich Reiko Ball und weitere 13 Mitstreiter schließlich zur Bürgerinitiative Dialog 2015 zusammen. Als 10 Tage später der Bundestagsabgeordnete Arnold Fartz in Pulsnitz über seine Arbeit berichtete, waren auch Reiko Ball und seine Gruppe dabei. An diesem Abend wurde auch über den ständig wachsenden Flüchtlingsstrom nach Europa diskutiert und was Deutschland eigentlich tue, um diesen Flüchtlingen schon vor Ort in ihren Heimatländern zu helfen. Weil Fartz diese Fragen nicht im Detail erklären konnte, bot er der Gruppe an, ein Informationsgespräch im Berliner Bundesministerium für Entwicklungshilfe zu organisieren. Na klar, habe ich dann gesagt, wenn wir schon mal in Berlin sind, dann wollen wir also schon das auch ein bisschen umfangreicher geklärt haben. Wir kommen mit 12 Fragen nach Berlin. Wir machen da eine Internetseite, wir machen das über die Medien ein bisschen publik. Da 12 Fragen zu viel sind, können die Bürger über die Reihenfolge der 12 Fragen abstimmen, wie sie gestellt werden. Und du, lieber Fatz, sorgst jetzt dafür, dass das losgeht und dass da also auch entsprechende Politprominenz zugegen ist. Damit war klar, aus dem zunächst geplanten Informationsgespräch, das nur im Berliner Bundesministerium für Entwicklungshilfe stattfinden sollte, würde mehr werden, ein Politikum. Und wir haben dann also 12 Fragen zusammengebaut. Ja, warum wird eben kein Geld in die Polizeiausrüstung gesteckt? Rüstung, TTIP, alles bisschen, warum hält die Bundeskanzlerin keine Rede an die Nation? Und wenn man sich die Fragestellung genau anguckt, die war ja auch in den Top 3 der Fragen, warum hat der Bundesbürger kein Recht, bei Volksentscheiden mitzuwirken oder über Volksentscheide politisch Einfluss zu nehmen. Mit seinem Bekanntwerden zog das Vorhaben rasch immer breitere Kreise. Also 6:45 klingelte der Bachmann an, du musst unbedingt vorbeikommen, du musst reden, bitte erkläre die Bewegung. Eigentlich hatte er sich von Pegida bereits verabschiedet. Und ich darf jetzt noch einen Gast auf die Bühne bitten, den Reiko Ball. Das ist einer aus der Gruppe, ihr habt heute vielleicht die Sächsische Zeitung gelesen. Nein. Die Ende des Monats in Berlin empfangen werden. Und er möchte noch kurz 3-4 Sätze dazu verlieren. Mehr dazu dann nächste Woche. Hallo Reiko. Guten Abend. Kurz ein Wort. Ich bin nicht vorbereitet auf eine große Rede, vor allen Dingen nicht vor einer solchen Menschenmasse. Wenige Tage nach Balls Auftritt auf der Demonstration meldete sich Pegida-Chef Lutz Bachmann erneut bei ihm. Ja, das Orga-Team hat beschlossen, wer auch immer das Orga-Team ist, dass wir uns klar und deutlich offiziell von eurer Gruppierung distanzieren. Ich sage, das ist lächerlich, Lutz. Es geht doch letztendlich, wenn hier unten welche stehen und fordern mehr Mitspracherecht, Basisdemokratie, dass du dafür nie im Kreis um die Kreuzkirche laufen musst, weil das müssen wir noch anders einfordern. Erst jetzt, auf dem Weg nach Berlin, erfährt die Gruppe, dass aus dem Gespräch mit Vertretern der Bundespolitik nichts werden würde. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte verlauten lassen, dass man für ein solches Gespräch nicht zur Verfügung stehe. Der Besuch wurde dann auf einen Referenten zusammengestutzt, war trotzdem ein sehr angenehmes Gespräch. Der Staatssekretär war nicht zugegen. Ende vom Lied war, Fatz hat unsere Fragen nur aus seinen Gesichtspunkten beantworten können, hat er dann zugesichert, das weiterzuleiten an die zuständigen Bundesminister. Die Initiative Dialog 2015 lässt nicht locker. Mittlerweile haben Reiko Ball und seine Mitstreiter Briefe an alle 631 Bundestagsabgeordneten verschickt. Sie wollen wissen, wie jeder einzelne Abgeordnete persönlich zu der Frage steht, sollen wir in Deutschland mehr direkte Demokratie zulassen? Raigobals Initiative ist nur eine von verschiedenen Gruppierungen, die aus der Pegida-Bewegung hervorgegangen sind. Ich vermute, dass untergründig es auch sich jetzt 25 Jahre nach der Wende 1989 eine Situation eingestellt hat, in der viele Menschen hier in Ostdeutschland nochmal neu auf die westdeutsche Demokratie schauen. In einer schnelllebigen Zeit haben wir eine repräsentative Demokratie, die ist gewachsen nach dem Krieg, die hatte die Erfahrung der Weimarer Republik, alles integriert. Gar keine Frage, das ist gottverdammt nochmal 60 Jahre her. Repräsentative Demokratie in allen Ehren ist ein Gut, was wir nicht verschenken dürfen, aber sie ist mittlerweile demokratisch überholt und läuft Gefahr, in die Binsen zu gehen, wenn die Politiker nie begreifen, dass dort dran gearbeitet werden muss und das Volk nie begreift, was Demokratie auch für Rechte, aber auch für Pflichten mit sich bringt. Vorläufiger Epilog. Anfang Juni 2015 wurde Dresdens neuer Oberbürgermeister gewählt. 9,6% der Dresdner Bürger stimmten im ersten Wahlgang für die Pegida-Kandidatin. Im zweiten Wahlgang konnte der bisherige Amtsinhaber Dirk Hilbert, FDP, angetreten für eine freie Wählergemeinschaft, die Wahl für sich entscheiden. Nach der Wahl kündigte Hilbert an, das durch die Pegida-Bewegung entstandene Negativ-Image Dresdens gerade rücken zu wollen. Dresden solle zur Vorzeigestadt bei der Integration und Beschäftigung von Flüchtlingen werden. In diesem Zusammenhang sei es ihm auch wichtig, sich mit den Gründen für die Unzufriedenheit der Pegida-Demonstranten auseinanderzusetzen. Er wolle eine stärkere Bürgerbeteiligung durchsetzen. Wir sind das Volk. Ihr seid wunderbar. Lächelt euch zu, gebt eurem Nachbarn die Hand von Herzen und verabredet euch schon jetzt fürs nächste Mal. Dankeschön. Danke, Dresden. Ein Teil derer, die da unterwegs sind, die werden wir nicht erreichen. Das ist bedauerlich, aber wahrscheinlich nicht zu ändern. Aber die anderen, mit denen müssen wir gemeinsam diesen Problemstau abbauen. Und wenn wir das tun, vor allen Dingen, wenn die Politik sich dieser Aufgabe widmet, dann können wir optimistisch sein, dass diese Menschen auch aus sich selbst heraus die Energie entwickeln werden, neue Lösungen zu finden. Die Menschen sind hier nicht besser, aber auch nicht schlechter als anderswo. Sie wollen nur ernst genommen werden und ihre Situation, in der sie sich halt jetzt befinden, wahrgenommen werden. Wer ist das Volk? Über Fremdenfeindlichkeit im Osten. Feature von Thomas Gebert. Es sprachen Katharina Giesberz, Nadine Kettler, Hendrik Pape, Nele Rosetz und Johannes Wördemann. Ton und Technik Dietmar Rötzel und Sonja Röder. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks für das ARD-Radio-Feature 2015.